ist eine Note und am Ende gehst du drauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Doch ich komme damit klar, denn so ist mein Lebenslauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Auch wenn am Ende alles schief geht, man, ich nehme es in Kauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Denn ich denke mit dem Schwanz und ich rede mit der Faust. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. 4-5er Weltmacht, hier kommt der Kenneck, der die Kuh gemelkt hat. Ab heute wird das Abendland bedroht, denn der eiskalte Engel kommt mit scharfer Munition. Dicker, mir ist scheißegal, ob hier irgendeiner liegen bleibt. Glaub mir, dass ich schieße und ich ziele nicht aufs Kniebereich. Ihr Peach-Kinder seid am Reden in der Stadt, aber mein Style glänzt so wie Vegas in der Nacht. Baby, du kannst den Irani in der Cessna sehen. Ich spuck auf jede Nuttentochter, die zum Bachelor geht. Kleine Nuttenkinder füllen Hip-Hop-Redaktion. Ich lass euch alle zittern wie auf Methadon und verbrenne wie Ethanol. Rede nicht vom Mannsein, du Keck, denn wahre Eier werden hier in Essen nicht mit Punchlines ersetzt. Ich komm mit Frank White, diese beiden hier sind Underdogs. Wir ficken deine Hurenmutter im Avantador. Diese Welt ist eine Nutte und am Ende gehst du drauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Doch ich komme damit klar, denn so ist mein Lebenslauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Auch wenn am Ende alles schief geht, man, ich nehme es in Kauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Denn ich denke mit dem Schwanz und ich rede mit der Faust. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Hurensohn-Gesellschaft. Wenn du hier kein Geld hast, besser wenn du schnell machst, es weg von denen an Stellen schaffst. Scheiß mal auf die Punchline, scheiß mal auf dein Double Time. Dein Logo ist ein Boxhandschuh, mein Logo ist ein Butterfly. Hurensohn, sei leise, gewinne Ambition. Komme von der Straße, mach aus nichts ein paar Millionen und ich roll auf Chrom. Ich bin Frank White, weißes Pulver, Carlos Sweater. Ich bin Straßenrapper, Farid Bang, Nasenbrecher. Kick die Gangster, die Gesellschaft, sie ist schuld daran. Breite Schulter, Mann, ich bring das weiße Pulver ran. Ich steh morgens auf und ficke dich im Boxershorts. Komm mit DA Sports, Korn und Sport, Massenmord. Bin ein Problemkind, Vaterstadt, der kann mich mal. Denn der 7er, er ist abbezahlt. Nutte, bevor ich aufgebe und das Handtuch werfe, mach cool Savage-Shampoo-Werbung. Diese Welt ist eine Nutte und am Ende gehst du drauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Doch ich komme damit klar, denn so ist mein Lebenslauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Auch wenn am Ende alles schief geht, man, ich nehme es in Kauf. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Denn ich denke mit dem Schwanz und ich rede mit der Faust. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft. Denn wir leben in der Hurensohn-Gesellschaft.